Erster in Caesarea war ein Mann. Er hieß Cornelius. Er war ein Hauptmann von einer Gruppe Soldaten. Zweiter Cornelius glaubte an Gott. Seine Familie glaubte auch an Gott. Er gab armen Leuten Geld und betete oft zu Gott. Dritter, eines Tages sah Cornelius einen Engel. Es war am Nachmittag. Der Engel sprach ihn an, Cornelius. Vierter, Cornelius erschrak und fragte, was ist, Herr? Der Engel sagte, Gott hat deine Gebete gehört. Er hat auch gesehen, dass du armen Leuten hilfst. Fünfter, nun schicke Männer nach Joppe. Dort wohnt Simon. Er wird auch Petrus genannt. Hole ihn. Sechster, Petrus wohnt bei Simon, dem Gerber. Sein Haus ist am Meer. Siebter, der Engel ging weg. Cornelius rief zwei Diener und einen Soldaten, der auch an Gott glaubte. Achter, er erzählte ihnen alles und schickte sie nach Joppe. Neunter, am nächsten Tag gingen die Männer nach Joppe. Petrus ging auf das Dach, um zu beten. Es war Mittag. Zehnter, Petrus hatte Hunger und wollte essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte Petrus eine besondere Erfahrung. Elfter, er sah den Himmel offen. Etwas kam herunter wie ein großes Tuch. Es wurde an den vier Ecken zur Erde gelassen. Zwölfter, in dem Tuch waren alle Tiere, Tiere, die auf der Erde laufen, Tiere, die kriechen, und Vögel. Dreizehnter, eine Stimme sagte zu ihm, Petrus, steh auf. Schlachte die Tiere und iss sie. Vierzehnter, Petrus sagte, nein, Herr. Ich habe noch nie etwas gegessen, das nicht rein ist. Fünfzehnter, die Stimme sagte noch einmal, was Gott für rein erklärt hat, darfst du nicht für unrein halten. Sechzehnter, das passierte dreimal. Dann wurde das Tuch wieder in den Himmel gezogen. 17. Petrus verstand nicht, was der Traum bedeutet. In diesem Moment kamen die Männer von Cornelius. Sie suchten das Haus von Simon. 18. Sie riefen und fragten, ob Simon Petrus dort wohnt. 19. Petrus dachte noch über den Traum nach. Da sagte der Heilige Geist zu ihm, Männer suchen dich. 20. Steh auf und geh zu ihnen. Geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie geschickt. 21. Petrus ging hinunter und sagte zu den Männern, ich bin der, den ihr sucht. Warum seid ihr hier? 22. Sie sagten, Cornelius, der Hauptmann, ist ein guter Mann. Er glaubt an Gott. Alle Juden sagen, dass er gut ist. Ein heiliger Engel hat ihm gesagt, er soll dich in sein Haus holen. Er möchte deine Worte hören. 23. Petrus bat sie herein und gab ihnen Essen. Am nächsten Tag reiste er mit ihnen. Einige Freunde von Petrus aus Joppe gingen mit. 24. Am nächsten Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius wartete auf sie. Er hatte seine Familie und Freunde eingeladen. 25. Als Petrus hereinkam, ging Cornelius zu ihm. Er fiel vor Petrus auf die Füße und ehrte ihn. 26. Petrus half ihm aufzustehen und sagte, steh auf. Ich bin auch nur ein Mensch. 27. Petrus sprach mit ihm und ging hinein. Dort waren viele Leute. 28. Petrus sagte zu ihnen, ihr wisst, dass es für einen Juden nicht erlaubt ist, mit Menschen von einem anderen Volk zusammen zu sein. 29. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen für unrein halten soll. Darum bin ich gekommen. Nun frage ich, warum habt ihr mich geholt? 30. Cornelius sagte, vor vier Tagen habe ich gebetet. Da stand ein Mann in hellen Kleidern vor mir. 31. Er sagte, Cornelius, Gott hat dein Gebet gehört. Er hat gesehen, dass du armen Leuten hilfst. 32. Schicke jemanden nach Joppe und hole Simon Petrus. Er wohnt bei Simon, dem Gerber, am Meer. 33. Sofort habe ich dich geholt. Es ist gut, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle bereit, vor Gott zu hören, was der Herr dir gesagt hat. 34. Petrus begann zu reden und sagte, ich verstehe jetzt, dass Gott alle Menschen gleich liebt. 35. Jeder Mensch, der Gott ehrt und gut handelt, gefällt Gott. Egal, woher er kommt. 36. Gott hat den Menschen in Israel eine Botschaft geschickt. Es ist die gute Nachricht vom Frieden durch Jesus Christus. Er ist der Herr über alle. 37. Ihr wisst, was in ganz Judäa passiert ist. Es begann in Galiläa, nachdem Johannes die Leute getauft hatte. 38. Es geht um Jesus aus Nazareth. Gott hat ihm den Heiligen Geist und Kraft gegeben. Jesus ging umher und half den Menschen. Er heilte alle, die vom Teufel gefangen waren, denn Gott war mit ihm. 39. Wir haben alles gesehen, was er in Judäa und Jerusalem getan hat. Die Menschen haben ihn an ein Kreuz gehängt und getötet. 40. Aber Gott hat ihn am dritten Tag auferweckt. Er hat ihn gezeigt. 41. Er hat sich nicht allen Menschen gezeigt, sondern nur uns. Wir waren von Gott ausgewählt. Wir haben mit ihm gegessen und getrunken, nachdem er von den Toten auferstanden war. 42. Er hat uns gesagt, dass wir den Menschen erzählen sollen, dass er der Richter über alle Menschen ist, über die Lebenden und die Toten. 43. Alle Propheten haben von ihm gesprochen. Sie sagten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden bekommt. 44. Während Petrus noch redete, kam der Heilige Geist auf alle, die zuhörten. 45. Die Juden, die mit Petrus gekommen waren, waren überrascht. Sie sahen, dass auch Menschen, die keine Juden waren, den Heiligen Geist bekamen. 46. Denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Da sagte Petrus, 47. Diese Menschen haben den Heiligen Geist bekommen, genau wie wir. Kann jemand verhindern, dass sie getauft werden? 48. Er sagte, sie sollen sich im Namen von Jesus Christus taufen lassen. Danach baten sie ihn, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben.